Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zur Ausgabe Freitag auf Samstag. Ihr seid im Zug mit euren Themen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Das hier ist die richtige Nummer heute Nacht. 0800 5678 111 per Telefon oder per Fax 0800 5678 110. Klaus, 29 Jahre alt. Ja, hallo. Klaus, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema hat was mit Übersinnlichen zu tun. Du hast zuletzt mal gefragt wegen Übersinnlichen. Ja. Und Ich habe gefragt, ich will endlich mal jemanden haben, der meine Gedanken lesen kann. Ja, das kann ich nicht. Aber? Da bin ich der Falsche. Ich habe Wachträume. Das sind Träume, die eine Zeit später eintreten. Aha. Was sind das für Träume? Beschreib mal. Ja, also ich träume unterschiedliche Sachen. Ich habe die Beerdigung von meinem Onkel geträumt. Mhm. Und was heißt denn, Klaus, beschreib es mal genau, Wachträume. Was heißt das genau? Das ist kein richtiger, du schläfst also währenddessen nicht. Doch, ich schlafe. Und warum heißt das dann Wachträume? Wachträume heißt es. Das sind Träume, also es tritt nachher wirklich ein, was ich geträumt habe. Also es ist die Beerdigung von meinem Onkel zum Beispiel. Mhm. Als die Beerdigung dann war, also als ich sie geträumt habe, wusste ich nicht, wer gestorben ist. Ach, du hast gesagt Wahrträume. Ich habe Wachträume verstanden, ja. Mhm. Also als ich das geträumt habe, wusste ich nicht, wer gestorben ist. Mhm. Und als ich auf der Beerdigung nachher war, da kannte ich alles. Ich wusste, welche Richtung der Grab kommt. Mhm. Ich war noch nie vorher auf dem Friedhof und in dem Leichenschauhaus. Nur man kennt alles. Also du erkennst, du erinnerst dich dann an den Traum, wenn du der Situation ausgesetzt wirst. Ja, ja. Es ist nicht so, dass du dann aufwachst morgens und... Doch, ich kann mich morgens an den Traum erinnern und ich weiß, was ich geträumt habe. Mhm. Nur dann dauert es eine Zeit lang, man vergisst es wieder so halbwegs und dann tritt es ein und denkt, das habe ich geträumt, das... Vor ein paar Wochen habe ich das geträumt und jetzt ist es doch alles so gekommen. Ne? Nun träumt man ja eine ganze Menge und jede Nacht. Woran erkennst du denn, dass es ein solcher Traum ist, der eventuell dann Wahrheit wird? Ja, das kann ich nicht sagen. Mhm. Wie oft kommt das vor? Ja, so 3-4 Mal im Jahr. 3-4 Mal im Jahr. Diese eine Geschichte mit der Beerdigung war ja schon dann auch schon eine schlimmere Vorahnung. Beschreib mir ich noch. Ja, aber als ich das geträumt habe, natürlich nicht gedacht, dass einer stirbt oder dass es eintritt. Genau. Ja, aber bist du mittlerweile nicht schon sehr besorgt, wenn du dererlei Sachen träumst, dass du dann morgens denkst, oh Gott, hoffentlich wird es nun nicht doch Wirklichkeit? Ja, ein bisschen schon. Mhm. Generell überhaupt, macht dir das Angst, wie nennt man das? Nö. Das nicht? Angst macht mich nicht. Ne? Hast du denn auch schon mal was Schönes vorher geträumt, was dann eingetreten ist? Ja, das erste Mal, wo ich was geträumt habe, was nachher eingetreten ist. Ja, das ist, was heißt schön, das war nichts umwerfen. Also das hat mich im ersten Moment umgeworfen, weil es erst so realistisch war und ich das alles kannte. Und also es war vor 11 Jahren, weil es in der Lehre war ich da. Mhm. Ich habe Schreiner gelernt. Mhm. Und ich komme bei einem Kunden, soll ich die Treppe hochgehen und das Werkzeug hochbringen. Und mir kommt eine junge Blondine entgegen. Aha. Heute bist du mit der Blondine verheiratet. Nee, das ist alles etwas anders gekommen. Ja, erzähl mal weiter. Also sie kam dir entgegen und? Ja, und ich kannte den Flur und ich wusste, in welches Zimmer ich muss. Und die Frau kam mir entgegen und genau das Ereignis hatte ich geträumt. Ne? Und in dem Moment war ich halt so umgehauen, was es irgendwie nicht... realisieren konnte im Moment, was denn nun hier abläuft. Ne? Aber es hat sich nichts mit der Blondine ergeben, irgendwie, nee, da gar hat nichts. Nichts ergeben, aber halt, ich war im, vielleicht habe ich da was Verkehrtes gemacht oder so, ja. Man weiß ja nie, ne? Also das ist so eine kleine übersinnliche Fähigkeit, die du hast, die du so hinnimmst und die dir weiter auch nicht zu schaffen macht. Nö, das nicht. Und uns ich hast du... Also, ich habe die Trennung von meiner Frau geträumt oder mehr gesagt, dass ich eine eigene Wohnung habe, dass ich in einer eigenen Wohnung lebe und den Haushalt mache und habe auch am nächsten Tag gedacht, was für ein Blödsinn. Mhm. Seit wann habe ich eine eigene Wohnung oder mache den Haushalt und ich kannte die Wohnung auch gar nicht und wie ich dann hier jetzt in meine eigene Wohnung eingezogen bin und alles eingerichtet habe und an der Arbeit war, Also im Moment wird einem das dann, das dann wieder klar. Mhm. Also mich würde es schon beunruhigen, wenn ich irgendwas sehr Ernsthaftes oder Trauriges träumen würde, sich dann denken würde, oh Gott, hoffentlich tritt es dann doch nicht ein. Du hast uns davon erzählt. Ich danke für deinen Anruf. Ja, Domian, kann ich ein Autogramm von dir? Gute Träume wünsche ich dir. Ja. Ja, kannst du haben. Wir rufen dich gleich nochmal zurück. Wegen deiner Adresse und den anderen Leuten sage ich nochmal ganz einfach so unsere Adresse. Okay? Jo. Tschüss, Klaus. Danke dir, ciao. Unsere Adresse, wenn ihr mir schreiben wollt, wenn ihr ein Autogramm haben wollt oder was auch immer. WDR, Westdeutscher Rundfunk. 1 live Domian. 50600 Köln. WDR, Redaktion Domian 50600 Köln. Den nächsten Namen kann ich nicht aussprechen. Bartosz oder so ähnlich? Bartosz Domian. War ich schon ganz gut dran, ne? So ungefähr. Man spricht das SCH hinten aus, Bartosz. Ja, genau. 18, ja. Ist das ein polnischer Name? Ja, genau. Das ist aber ein griechischer Ursprung. Also. Aha, griechischer Name. Ja, griechischer Ursprung, aber polnischer Ding. Die kürzeste ist ja Bart. Man kennt ja ihn, Bart Simpson, ne? Oh ja. Genau. Darf ich Bart zu dir sagen? Berühmt und berüchtigt. Ja, wenn du willst. Ja, gerne. Ich sag gerne Bart zu dir. Alles klar. Bart. Pass auf, mein Thema sind Krankenschwestern. Krankenschwestern? Ja, du stehst auf Krankenschwestern. Genau. Du wirst nur verrückt, wenn du Krankenschwestern siehst. Alle anderen Mädchen interessieren dich nicht. Ja, doch, ich weiß nicht. Die Mädchen müssen immer weiße Kittel anhaben und so ein Häubchen am besten auffinden. Wäre nicht schlecht. Dann wird Bart scharf wie eine Kirchenmaus, so wie gesagt. Genau, nicht wie eine Kirchenmaus, schon eher wie eine. Das ist das völlig falsche Bild. Ja, genau. Erzähle mir, warum Krankenschwestern das Thema ist. Ja, ich beziehe also diese Kindheit, also dieses Phänomen auf meine Kindheit. Und zwar bin ich da, also, wie gesagt, in Polen aufgewachsen. Mhm. Als kleines Kind und ich verbirge das auch nicht, dass es weit her mit der medizinischen Versorgung war und ich hatte sehr viele Kinderkrankheiten, nicht? Und Nasennebenhöhlenentzündung und etc. Ja, wie gesagt, ich bin sehr oft im Krankenhaus gewesen und ja, die Krankenschwestern waren nicht sehr zimperlich mit mir umgegangen, wenn es zur Urinprobe war, also jeden Morgen, weißt du, sind die mal rangekommen, haben mich da immer so streng rangenommen und die Spritzen wurden auch nicht sehr behutsam in den Po reingeglitten und durch so. Also keine guten Erinnerungen an Krankenschwestern? Ja, keine guten, aber ja. mit dem Alter ist es dann später so geworden, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ich habe dann auch einen Pornofilm gesehen und das hat mich dann speziell auf die Idee dann auch aufgebracht. Aha. Auf Krankenschwestern zu stehen. Ja, wie gesagt. Bist du SM-mäßig angehaucht? Nee, SM nicht, also darauf stehe ich generell nicht. Ich dachte gerade, vielleicht hat dir das damals Spaß gemacht, dass die Krankenschwestern, die Spritzen so heftig verpasst haben. Eh nicht. Ich hatte mal eine Punktion gehabt, weißt du, wenn du weißt, was das ist da wird eine Nadel reingelegt in die Nase und das ist mir ohne Betäubungsmittel gemacht worden. Und so, jetzt aber im Ernst, das war die Vorgeschichte, du hast keine guten Erfahrungen mit Krankenschwestern gehabt, du hast jetzt mal ein Porno gesehen mit Krankenschwestern, das fandst du scharf. Jetzt ganz im Ernst, wie sieht das jetzt in deinem Alltag aus? Stellst du wirklich Mädchen nach, die Krankenschwestern sind? Oder ist das eher ein Joke jetzt? Nee, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Ich stehe wirklich sehr auf Krankenschwestern. Ich meine, ich kriege schon eine Erregung, wenn ich schon ein Mädchen sehe, aber ich kriege keinen Samenerguss am Ende. Wenn ich dann mit meiner Freundin schlafe, dann kann ich generell einen Kondom an, ist ja klar. Und die kann es nicht nachvollziehen, dass ich einen Samenerguss bekommen habe. Demnach bin ich nicht zum Höhepunkt gekommen. Ich habe eine Erregung bekommen. Ich habe mit dir geschlafen, aber ich komme da nicht so zum Höhepunkt. Ich hatte mal eine Freundin, die hat das mitgemacht. Das war wunderbar. Wie, was hat die mitgemacht? Ja, so diese Krankenschwester-Spiele, eine Freundin, aber... Wie, dann hat sie sich im Bett als Krankenschwester verkleidet? Ja, das war so generell, wir hatten ein Rollenspiel gemacht. Ich habe also den braven, kranken, armen Patienten gespielt. Ja. Und sie hat dann halt da so einen Kittel angezogen, so ein Häubchen. Ja. Haben wir das auch irgendwo besorgt, ich weiß auch nicht mehr genau. Darunter nackt natürlich? Ja, darunter nach. Natürlich. Ich wollte dann später mal mit der Stabsatz noch eingelegt. War wirklich nett. Ich bin auch wirklich zu stark zum Höhepunkt gekommen. Wirklich war wirklich also angenehm, dieses Shakespeare. Ich bin auch dann, hab dann noch einen Samenguss, einen mächtigen Samenguss davon bekommen. Einen mächtigen, ja. Ja, und ja, also wir sind dann aber später auch auseinandergegangen. So, du hattest erst eine Freundin, die diese neckische Spielchen mit dir betrieben hat. Ja. Und du hast mit anderen Frauen noch keinen Orgasmus gehabt? Ja, so genau. Ist das genau so? Gesagt. Genau. Was machen wir jetzt mit dir? Weiß ich nicht. Sexualtherapie oder einfach, du sollst dich vielleicht ansiedeln in der Nähe von einem Schwesternwohnheim, wo die ganzen knackigen jungen Schwestern ausgebildet werden. Aber es muss ja keine wirkliche Krankenschwester sein. Genau, genau. Ne? Du brauchst ja nur das Spiel. Ja, genau. Du brauchst einfach ein Mädel, was das mit dir veranstaltet. Genau, genau. Und du solltest die Accessoires schon besorgen, die müssen ja, in deinem Kleiderschrank liegen, ja, ne? Ja, ja. Und dann musst du sagen, hier, mach mal mit. Bist du im Moment irgendwie verbandelt? Hast du eine Affäre? Mit einer Krankenschwester? Nein, überhaupt gerne. Hast du eine Affäre im Moment? Ja, ich habe jetzt eine Freundin, das die will auch Krankenschwester werden, die ist 2 Jahre jünger. Ja, was willst du mehr? Aber ich weiß nicht, ich schätze sie zu sehr, ich habe Angst, sich zu offenbaren, ihr zu sagen, du pass auf, ich stehe auf Krankenschwestern und was weiß ich, so zieh mal jetzt mal an und was weiß ich, machen wir jetzt mal eine Runde. Das kann man doch einfach mal nett antesten, wie sie ja reagiert. Ja, ich würde dich auch fragen, wie ich da jetzt rangehen soll. Ich würde ihr das mal ganz vorsichtig erzählen. Wie lange bist du mit dem Mädchen zusammen schon? Naja, nicht sehr lange, 3 Wochen. Ach so, na, dann ist ein bisschen frisch. Da würde ich erstmal ein bisschen. Aber du kannst so auch gut, durchaus zärtlich mit Frauen umgehen. Geht also, was mich schon sehr, sehr bedenklich stimmt, ist, dass du keinen Orgasmus kriegst. Ja. Dass du ihn bekriegst, wenn. Ja, genau. Das finde ich schon sehr bedenklich. Mhm. So bedenklich, dass ich schon gar nicht mehr drüber jetzt so locker reden möchte. Mhm. Naja, da war auch noch eigentlich ein Ereignis. Ich hatte jetzt eine Schule angefangen, die hat mich abgebrochen, weil die mir nicht so gefiel. Hm? Ich hatte dann, also bei meinem Kumpel so gefragt, weil meine Mutter hat mich darauf hingedrängt, so jetzt irgendwie so einen Aushilfsjob zu beginnen. Hm? Und da habe ich meinen Kumpel gefragt, der ist ein paar Jahre älter als ich, der heißt Peter, der ist hier neben mir. Hm? Und wie gesagt, der hat mir da einen Job in der Wäscherei besorgt, im Krankenhaus. Hm? Und dort werden nicht nur Kittel gebügelt und gewaschen, sondern auch Bettlaken. Hm? Und naja, das ist eine peinliche Sache. Weißt du, ich hatte dann irgendwann mal irgendwie durchgeknallt. Ich hatte dann auf einmal mir einen runtergeholt und dann auf diese Kittelnetze da irgendwie. Warte. Naja. Ich glaube dir jetzt kein Wort mehr. Nein, wirklich. Der Peter sitzt. Ich glaub's dir nicht mehr. Wir beenden das Gespräch sofort. Tschüss. Ich glaub's dir nicht. Das war zu viel mit der Wäscherei. Das andere hätte man ja viel leichter kommen können. Aber so geht es nicht. Galtano, 24 Jahre alt. Hi. Ja, morgen, Domian, wie geht's? Also, mein Lieber, erstmal bitte den Ton runterdrehen am Fernsehen. Moment, was sagst du? Dreh ihn bitte ganz runter. Der Ton ist ganz unten? Ja, dann können wir reden. So, einen schönen guten Morgen. Ja. Ich muss eins sagen, die Sendung ist sehr, sehr gut. Dankeschön. Sie ist super und ich gucke sie jeden Abend. Mhm. So, mein Problem. Ich habe Höhenangst. Was hast du? Höherangst? Ich habe Höherangst. Und zwar, wenn ich, sobald ich in der Nähe vom Geräusch komme. Höhenangst, meinte. Oder in der Nähe vom Flugzeug komme, kriege ich Schweißausbrüche und kriege auch das Gefühl. Moment, wenn du in die Nähe eines Flugzeugs kommst, kriegst du schon Höhenangst? Bekomme ich schon Höherangst, ja. Oder das Gefühl, dass ich mich übergeben müsste. Wenn du auf einen Flughafen gehst und da steht ein großer Düsenjet, kriegst du Höhenangst? Kriege ich schon Höhenangst. Ich bin momentan auch hier in Frankfurt und war schon in der Nähe von alleine das, wo ich die große Jets gesehen habe, habe ich schon so ein komisches Gefühl gehabt, als ich selbst da reingehen müsste, habe ich schon weiche Knie bekommen. Dann musst du ja in Frankfurt ständig Höhenangst haben, da gibt es viele Hochhäuser. Auch. Egal, ob das jetzt vom zweiten Stock schon ist, da sehe ich alles doppelt. Und da habe ich so eine Angst. Ja, aber dann kannst du doch gar nicht mehr ganz, du kannst überhaupt nicht mehr leben, wenn du schon, nur wenn du einen zweiten Stock siehst, schon Angst hast. Zum Beispiel, ich bin ja momentan auf der Arbeit. Hm. Was arbeitest du? Ich bin als Nachtwächter beschäftigt. Ja. Und bin auf einen Container, also im Container drin. Hm. Und das ist übereinander gelegt, also mit 2 Containern. Ich verstehe, so aufeinander gestapelt. Ja, genau. Kennt man so von Baustellen. Ja, und allein schon, wenn ich da die erste Zeit, wenn ich das nicht kenne, beim ersten Mal, wie ich die Treppen hinaufgegangen bin, und das ist ja nicht so hoch, war mir schon schwindelig. Und wie ist denn das, du bist in einem Container, daraus schließe ich, dass da auch irgendwo was gebaut wird um dich herum, oder? Klar. Und musst du da, ist das eine Baustelle oder eine Fabrik, wo du Nachtwächter bist? Das ist eine Baustelle. Ist das ein Haus? Ja. Nachtwächter müssen doch auch schon mal Rundgänge machen. Wie hoch ist denn das Haus? Also das sind 2 Stockwerke. Also das geht dann so eben noch. Ja, nur da ist ja noch so vor dran so eine Absperrung. Wenn ich da schon runtergucken muss, wird mir schon auch schwindelig. Ich habe, wie sagt man, ich muss auch mal hochgehen und nachprüfen, ob da alles in Ordnung ist. Also das ist schon eine heftige Beeinträchtigung deines Lebens. Ja. Ist das ja so? Ja. Und seit wie vielen Jahren plagt dich diese Phobie? Also ich habe das erste Mal mit meinem 10. Lebensjahr das gemerkt. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, sobald ich habe mal versucht, irgendwie eine Leiter hochzugehen aufs Dach. Mhm. Da habe ich gerade nur zur Hälfte gepackt und es ging einfach nicht mehr, weil ich habe das Gefühl gehabt auch, dass ich in dem Moment habe ich auch gesehen, dass irgendwie sich alles bewegt hat oder sowas. Und dir schwindelig wurde. Wie? Und dir schwindelig wurde. Ich habe alles nur doppelt gesehen und ich habe auch das Gefühl auch wieder gehabt, dass ich in dem Moment brechen würde. Also halt, ich finde, dass du da was unternehmen musst gegen. Ja. Hast du den Eindruck, dass das, je älter du geworden bist, desto schlimmer ist es auch geworden? Also ich vermute mal, dass es immer das eine und also das so geblieben ist. Das so geblieben ist. Pass auf, nur gibt es in ganz Deutschland, sicherlich in Frankfurt auch, hervorragende Methoden, gerade mit solchen Dingen umzugehen und die Leute entsprechend zu behandeln in Therapien. Wir werden dich gleich nochmal anrufen, das heißt, meine Psychologin ruft dich an und wird dir eine Adresse in Frankfurt vermitteln, was man da unternehmen kann. Das ist ja doch, damit dein Alltag ein bisschen besser läuft. Das wäre mir schlecht. Das machen wir. Jetzt legst du auf und wirst gleich wieder von uns angerufen. Jo. Okay. Domian. Ja. Ich müsste noch eins loswerden. Bitte. Und zwar, hast du eine Post bekommen von mir? Ja. Also so, ich weiß ja, dass du Kuscheltiere ja gar nicht magst. Nicht so sehr gerne, ja. So, jetzt habe ich weiß nicht, ob ich richtig die Adresse zugeschickt habe. Ja. Da habe ich da einen, wie heißt denn so, als Kuscheltier. Ja. So ein Elf zugeschickt. Der ist auch angekommen. Ist der angekommen? Und der hat einen Ehrenplatz bei mir im Büro, ja. Oh, nicht, das ist ja super. Nicht zu Hause, aber im Büro. Das ist super. Ich sehe ja, dass du momentan der weiße Elf hinten dran hast. Ja. Rechts von dir ist ja, wo das die Aufschrift da steht, ist ja der Elf. Genau. Kopf oder sowas. Also, es ist alles angekommen. Ist das angekommen? Alles in guten Händen. Du legst jetzt mal auf und wir rufen dich nochmal an. Und ja? Bedanke mich. Alles klar. Ich da immerhin machen nur so weiter mit. Okay, mein Lieber, tschüss. Gut, tschüss. Oswald. 17. Ja, hallo? Hi. Hi. Oswald, 17 also, Jahre alt. Ja, stimmt, ne? Ich wollte erstmal sagen, deine Sendung ist total cool. Danke. Und ich bin auch froh, dass ich anrufen kann. Mhm. Weil ich habe eigentlich ein großes Problem, das in mehrere kleine Probleme unterteilt ist. Und zwar habe ich eine ältere Freundin. Wie alt? Die ist jetzt 32. Mhm. Und also ein Problem ist natürlich meine Eltern, also sind meine Eltern, weil ich habe Angst, dass sie das erfahren, wie die reagieren würden. Also ich denke mal, die würden ganz schön ausflippen. Wie lange bist du mit der Frau schon zusammen? Also ich kenne sie seit 2 Jahren und seit 1,5 Jahren ungefähr bin ich jetzt also schon richtig mit ihr zusammen. Wie hast du sie kennengelernt? Ja, ich habe sie kennengelernt bei einer Disco, wobei ich sagen muss, dass das nochmal mit der Beziehung eigentlich mehr sexuell ist, weil... Da warst du wirklich zarte 15 Jahre alt, ne? Nein, ich war 16 Jahre. Als es mit Sex anfing, war ich 16. Mhm. Und es war auch meine erste Freundin und so. Und sie war ja 15 Jahre älter. Mhm. Und die war auch in so einer Disco, wo du dich aufgehalten hast? Ja, sie hat da einen Bekannten abgeholt. Ach so. Und hast du sie angesprochen, hat sie dich angesprochen? Nee, erstmal war da noch nichts. Also mir ist sie direkt aufgefallen. Mhm. Und so mit Freunden hinterher geguckt und so, wie man das macht, so imponieren und so. Mhm. Und die war dann auch öfters da, hat Bekannte abgeholt und irgendwann hat sie mich dann mal angesprochen und so ging das dann weiter, öfter mal getroffen und so und dann abends nochmal eine Cola trinken gegangen und so und irgendwann dann ist das so passiert, dann hat sie gesagt, willst du nicht mal mit zu mir kommen, dann bin ich mit zu ihr gekommen und dann hat sie mich verführt. Und war sie auch die erste Frau, mit der du geschlafen hast? Ja. Mhm. Und also ich wusste das Gefühl nicht so richtig also einzuschätzen. Sie war 15 Jahre älter, das erste Mal mit einer Frau und die war direkt 15 Jahre älter. Und deswegen habe ich unheimliche Angst, dass meine Eltern das spitz kriegen. Jetzt seid ihr, du würdest sagen, richtig zusammen, ne? Ja, also für mich ja, ich liebe sie unheimlich. Mhm. Ich habe noch nie jemand eine Frau so geliebt, aber ich weiß nicht mehr bei ihr so. sie hat auch so private Probleme. Ist sie denn nur auf dich konzentriert oder hat sie noch einen anderen Freund? Ja, sie ist verheiratet. Sie ist verheiratet? Und, ja, und sie musste auch auf den Strich gehen. Mhm. Aber sie lebt jetzt schon in Scheidung. Mhm. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, sie möchte endgültig mit ihrem Mann und also ihrer Vergangenheit Schluss machen. Moment, stopp, mit dem Strich muss ich noch das geklärt wissen. Sie musste auf den Strich gehen. Warum musste sie auf den Strich gehen? Ja, ihr Mann hat sie geprügelt. Das war allerdings noch mit der Prügelei vor unserer Beziehung. Mhm. Sie hat mir nachher ein bisschen erzählt. Mhm. Und also sie war schon ziemlich angeknackt, so nervlich und seelisch. Auch wenn der Mann sie prügelt, muss sie ja nicht gleich auf den Strich gehen. Ja, sie hat natürlich Angst gehabt. Das, so sehe ich das natürlich. Wie Angst? Vor was Angst? Ja, vor dem Prügeleien, vom Mann. Ja, aber deshalb muss sie doch nicht auf den Strich gehen. Ja, ich kenne mich da nicht so richtig aus in dem Milieu, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sie es gemacht? Ja, sie hat es gemacht. Im Moment auch noch? Nein, jetzt schon nicht mehr. Mhm. Schon ein Jahr. Sie hat jetzt vor einem halben Jahr, circa ein halben Jahr, die Scheidung angereicht. Sie lebt auch nicht mehr bei dem Mann. Sie lebt alleine? Ja, sie lebt alleine. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass sie endgültig auch mit mir Schluss machen will, also ihre ganze Vergangenheit. Mhm. Hinter sich lassen will. Und das ist auch ein zweites Problem, was ich habe, weil ich liebe sie unheimlich und ich möchte sie nicht verlieren und der Altersunterschied ist mir egal. Mhm, ist klar. Wieso hast du das Gefühl, dass sie auch mit dir Schluss machen will? Und ja, weil ich denke einfach, dass irgendwas, wenn sie mit mir zusammen ist, dass sie sich auch irgendwie an die Zeiten daran erinnert, obwohl ich eigentlich nichts damit zu tun habe, aber es war halt in der Zeit. Ja, aber wie ist es denn, wenn ihr zusammen seid? Wie ist die Atmosphäre, ja, die Stimmung? Ja, in letzter Zeit ist es ziemlich komisch. Also bei mir ist es eigentlich immer klar, ich bin immer noch verliebt wie am ersten Tag. Mhm. Aber sie verhält sich manchmal komisch und ich meine... Was heißt denn komisch verhalten? Ja, die ist schwer zu sagen. Sie ist deprimiert oft noch. Mhm. Weil das ist ja auch noch nicht lange her jetzt mit der Scheidung. Sie ist ja noch nicht richtig geschieden. Ist sie zu dir unfreundlicher als früher? Distanzierter? Weniger zärtlich? Ja, sie ist mehr distanzierter. Mhm. Das würde ich schon so formulieren. Wie oft seht ihr euch denn überhaupt? Ja, ist nicht so oft, weil meine Eltern, die haben jetzt auch schon Verdacht geschöpft. Mhm. Also die fragen mich, die merken das, was nicht mit mir stimmt und so. Mhm. Und ich merke auch, dass ich dann aggressiver meinen Eltern gegenüber werde, obwohl ich eigentlich ein ganz gutes Problem mit ihnen gutes Verhältnis mit ihnen habe. Mhm. Sag mir aber nochmal, wie oft ihr euch seht? So zweimal die Woche. Doch, zweimal. Ruft diese Frau auch bei euch zu Hause an? Nein, eigentlich nicht. Mhm. Das haben wir unterbunden. Ich rufe sie manchmal an auf Telefonzellen oder so. Mhm. Schläfst du mit der Frau auch noch? Ja, jetzt noch, also seit ich 16 bin, also seit einem Jahr. Also jetzt, das läuft immer noch, das wollte ich wissen. Ja, eindeutig weniger geworden. Mhm. Und wenn es dann passiert, geht es mehr von dir aus oder von ihr? Ja, ich würde sagen, mehr von mir. Von dir, und sie macht es dann mit quasi? Ja, sie macht es mit, aber ich glaube, dass sie es nur für mich macht. Ja, hast du ihr denn schon mal deine Bedenken so geäußert, so wie du es mir jetzt gerade erzählt hast, dass du das Gefühl hast, es läuft nicht mehr so richtig? Ja, das ist für mich ziemlich schwer, weil sie könnte theoretisch auch irgendwie schon meine Mutter sein, fast. Mhm. Sie ist also ziemlich älter. Ich habe da ein kleines Problem mit auch, aber ich liebe sie halt. Ja, nein, das ist ja nun, deshalb kannst du eher sagen, dass du ein ungutes Gefühl in eurer Beziehung hast. Ja, aber das Problem ist, dass sie auch so noch so viele Probleme hat und ich möchte sie nicht noch mehr damit belasten. Ich glaube nicht, dass du sie damit belastest, wenn du ganz klar fragst, woran du jetzt bist, Oswald. Also schlägst du mir vor, dass ich das machen sollte? Genau das schlage ich dir vor, weil du tappst ja im Dunkeln. Du weißt ja gar nicht richtig, was los ist. Du bist skeptisch, ne? Im Moment höre ich daraus. Du sagst, dass sie dir zuliebe vielleicht nur noch mit dir schläft. Ja. Und irgendwas ist nicht so in Ordnung. Sag ihr das doch genauso, wie du es mir gesagt hast. Du hast das Gefühl, dass sie einen Schlussstrich ziehen will und dass du mit zu dieser alten Zeit gehörst. Stimmt das? Frag sie doch ganz einfach so. Ja. Ich meine, das Problem des großen Altersunterschieds ist nach wie vor gegeben. Und das ist... sicher, also generell finde ich ja, wenn ein gutes Einvernehmen herrscht zwischen zwei Leuten, wenn der eine 17 ist und der andere etwas über 30, finde ich es im Prinzip in Ordnung. Es ist aber schon schwierig, da muss natürlich derjenige, der älter ist, auch sehr verantwortungsvoll und bewusst mit der Situation umgehen. Und vielleicht kann sie das auch nicht, will sie es auch nicht mehr. Ja, ich merke ja auch, früher, als wir uns also kennengelernt haben, da hat sie auch schon so eine Art Mutterrolle eingenommen, obwohl ich auch ein gutes Verhältnis habe zu meinen Eltern. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon nicht mehr so, ich merke das ja. Du verheimlichst ihnen alles deinen Eltern und deine Eltern sind misstrauisch, ne? Ja, also was heißt, sie merken das, also das, was nicht mit mir stimmt. Mhm. Was vermuten die denn? Vermuten die diese Frau? Haben die irgendwelche Hinweise? Nee, das eigentlich nicht, aber die fragen immer, warum ich so komisch bin. Mhm. Und wenn du dich deinen Eltern anvertrauen würdest, was wäre dann? Ja, ich glaube nicht, dass sie das akzeptieren würden, so eine ältere Frau. Und gerade mein Vater, ich glaube, der wird diese Frau ausfindig machen. Und wie alt sind deine Eltern? Mein Vater ist 39 und meine Mutter 44. Mhm. Ja. Das ist der Vater gar nicht so weit weg von deiner Freundin altersmäßig. Ja, das ist das Problem. Mhm. Also ich finde, du musst jetzt erstmal klären, Oswald, was zwischen euch, was in eurer Beziehung los ist. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Frau dich wirklich nicht mehr so liebt, wie du sie liebst, ne, Sie scheint ja nur wirklich in sehr viele Dinge verstrickt zu sein, in Problemen. Dann versuche, obwohl das sehr schwierig ist, mir schon klar, auch einen Schritt zurückzugehen, dich zurückzunehmen. Ja, das werde ich dann auf jeden Fall machen, weil diese Frau ist ein Teil meines Lebens. Mhm. Ich meine, ich bin erst 17 Jahre. Mhm. Und wenn du mit ihr zusammen sein möchtest, geht das nur auf der Basis einer großen, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, einer wirklich großen, reinen Liebe. Mhm. Und zur großen, reinen Liebe gehören zwei Menschen, nicht nur du, sie auch. Ja. Und wenn sie dir das nicht so bieten und geben kann, dann nehme Abstand von der Frau. Mhm. Auf jeden Fall nutze die nächste Chance und sprich deine Bedenken klar aus. Ja? Ja, also ich danke dir nochmal. Ja. Ich möchte auch noch zwei Leute grüßen, zwei Freunde von mir, die auch gut zu mir gestanden haben. Mhm. Das ist einmal der Tobias und einmal der Daniel. Nochmal danke. Mhm. Ja, und dir auch nochmal. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Ja. Tschüss, Ausschalt. Tschüss. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 49 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. Auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt bei mir anrufen, wenn ihr euch unterhalten wollt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Immer wieder flutschen hier ja so Grüße durch. Obwohl ich das ja gar nicht so ganz gerne sehe. Heute flutscht hier bei mir selbst auch mal ein Gruß durch. Ich grüße alle getauften Raubkatzen. Das ist ein kleiner Insider-Gag. Die meisten können es vergessen, ein paar haben es verstanden. Katharina, 21 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Du bist auch eine Raubkatze? Also, weiß ich nicht. Ah, du klingst schon sehr rassig. Rassig? Wer schon Katharina heißt, da steckt schon was hinter. Ah, ja, das ist nett, was du da sagst. Ja, ja. Einmal möchte ich loswerden, dass ich deine Sendung sehr gut finde. Danke. Ja, bitteschön. Ja, und mein Thema heute ist Beziehung auf Distanz. Beziehung auf Distanz. Richtig. Schlau, wie ich bin, schließe ich daraus, dass du eine Beziehung auf Distanz hast. Genau, ja. Und diese Beziehung, die sitzt im Moment in Österreich. In Österreich? Ja, in ja. Österreich, in Österreich kann man uns auch sehen. Allerdings. Ja, wo genau sitzt die Beziehung? In Leoben. In Leoben, kenne ich nicht. Leoben, das ist ganz unten in der Steiermark. Ich weiß nicht, wenn ich da aus. Steiermark kenne ich, ja. Das ist schon ziemlich unten weit an der Grenze. Wie schön. Ja, sehr schön. Warum sitzt die Beziehung denn in der Steiermark, in der schönen Steiermark? Ja, weil dieser jemand da studiert. Was studiert er denn da? Petrochemie, also Erdölwissen. Ein Erdölwissen in der Steiermark? Ja. Wo hast du den kennengelernt? Hier in Dortmund. In Dortmund? Also eigentlich in Hagen, aber in Dortmund, ja. Wann hast du ihn kennengelernt? Vor anderthalb Jahren. Und die Beziehung dauert ja schon so lange? Ja, wir haben ein Jahr lang zusammen gelebt und dann musste er zurück nach Kamerun. Also er kommt eigentlich aus Kamerun. Ach so. Ja, und musste sein Visum erneuern. Und dadurch, dass er halt einen sehr guten Studienplatz bekommen hat in Österreich, hat er sich halt für sein Visum für Österreich halt. Also ein Jahr schon zusammen gelebt hier in Deutschland? Ja. Ihr beide? In einer Wohnung? Ja. Das? Und dann ist er nach Österreich gegangen und er ist jetzt seit einem Jahr, seit gut einem Jahr in Österreich. Nee, seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr in Österreich. Ja. Ja, ja, und die eigentliche Problematik, die dadurch entsteht, ist, dass ich, also ich habe das Gefühl, ich könnte jeden Moment schwach werden, weil da noch jemand anders ist, den ich hier kennengelernt habe. In Dortmund. Ja, ja. Ja, und das Schwierige ist irgendwie, ja, mein Freund liebe ich eigentlich unheimlich, aber dadurch, dass er halt schon so lange weg ist, also wir haben uns einmal über Ostern getroffen, gesehen und ja, das war es eigentlich. Da haben wir uns fast nur... Wie, in einem halben Jahr nur einmal getroffen? Ja, weil er 2 Monate in Kamerun war und dann war er halt 4 Tage hier und dann ist er sofort, musste er zum Studium. Schwierig. Ja, das ist ein bisschen heftig. Nur ist die Steiermark ja nicht so weit weg wie Kamerun, ne? Und ich glaube, in die Steiermark kann man ja öfters mal hinfahren. Ist ein ja, bisschen... der will jetzt Anfang Juli... ungefähr für 3 Monate kommen, also über die Semesterferien. Ja, das ist doch schon mal eine Perspektive. Ja. Okay, hältst du es denn so lange aus? Ja, das frage ich mich jetzt langsam auch. Wer ist denn der andere, der da ins Spiel geraten ist? Ja, wer ist das? Hast du dich richtig in den verknallt? Nee, richtig verknallt. Ich kann das alles noch nicht so ganz... Hast du mit ihm geschlafen? Nein, habe ich noch nicht. Hast du mit ihm geknutscht? Ja, so das ein oder andere Küsschen ist schon... Ja, abgelaufen, aber... Ach, Katharina aus Dortmund. Katharina aus Dortmund kann nicht treu sein. So sieht die Katharinas in Dortmund. Die Katharinas in Dortmund. Ja, da geht mal der Freund mal kurz nach Kamerun in die Steiermark und schon sind die Mädels bei einem anderen Jungen. Gut gesagt. Was? Mal kurz, ja, und schon sind die Mädchen weg. So seid ihr Mädels. Nee, da kann man sich ja, nicht drauf verlassen. Ja, also ich... Ja. Was machen wir jetzt mit dir? Wie stark ist die Liebe denn noch zu dem Freund in der Steiermark? Ja, eigentlich sehr groß. Sehr groß. Eigentlich sehr groß. Ja. Dann möchte ich eigentlich auch gar nicht weiter diskutieren. Dann lass die Finger jetzt von deinem neuen Haiopal da aus Dortmund und freue dich auf die 3 Monate, wenn dein Freund kommt. Und dann kann man ja, dann könnt ihr auch wieder sehen, wie eure Beziehung, wie stark die ist. Vielleicht wird die nochmal so richtig aufgefrischt und die Diskanz. Manch eine Liebe hält eine große Distanz aus, Katharina. Ja. Es ist halt ziemlich schwierig, bis dahin noch zu warten. Also, ja, das ist halt alles ein bisschen sehr kompliziert. Mag er dich denn auch noch sehr gerne? Ja, doch, also ich denke schon. Wie oft? Also er sagt es zumindest. Wie oft kommuniziert ihr denn miteinander? Also per Telefon oder per Brief? Ja, per E-Mail, per Telefon, per Brief. Wie oft? Also wöchentlich auf jeden Fall. Na, ich finde, das könnte schon ein bisschen mehr sein. Ja. Also, ja, jeden zweiten Tag würde ich mit meinem Freund in der Steiermark schon telefonieren oder ihn mailen. Ja, das macht meine Telefonrechnung dann auch leider nicht mit. Aber ja, aber E-Mail ist ja nicht so teuer. Also, ja. Ich schlage Folgendes vor. Es ist eine Beziehung, mit der muss man ja nur auch vorsichtig umgehen. Ihr habt ja auch eine gewisse Vergangenheit schon hinter euch. Halt jetzt mal ein bisschen an dich und warte ab, bis er kommt. Und dann sieh mal weiter und taste mal ab, welches Gefühl und welche Tiefe noch da ist. Mhm, ja, das würde ich schon sagen. Ja. Wann genau kommt er? Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Also er sagte irgendwie Anfang Juli. Ja, das hatte ich mir lang hin. 3 Wochen. Katharina, Keuschheitsgürtel umschnallen und warten. Keuschheitsgürtel, ja. Ja, den werde ich mir dann wohl besorgen müssen. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Und standhaft bleiben und sicher und freu dich auf deinen Freund aus der Steiermark. Das ist mein Rat und meine Meinung. Ja, dann werde ich das wohl mal beherzigen. Ja, ich bitte darum. Auf Wiederhören. Tschüss. Die Mädchen. Gabi, 27. Ja, hallo. Guten Morgen. Mein Thema ist behinderte Kinder. Ja. Ich habe selber ein behindertes Kind und ich wollte nur sagen, dass man das vielleicht zu schnell sagt. Also ich muss zugeben, als ich noch kein Kind hatte, noch nicht schwanger war, man hat sich ja immer so unterhalten, unter Freunden, mit Freundinnen, als dann so die erste schwanger wurde, ja, was machst du, wenn du ein behindertes Kind bekommst? Mhm. Ja, dann fällt doch schnell das Wort abtreiben. Mhm. Und jetzt muss man auch sehen, wie die Behinderung ausfällt. Ne? Man ist ja schon so schnell eingestuft in unserer heutigen Gesellschaft mit der Behinderung. Man ist stark kurzsichtig, ist man behindert, der kleine Zeh ist weg, hat man 50%. Habe ich das auch gesehen und habe auch immer gesagt, ein mongolides Kind oder keine Arme, keine Beine, also ich würde es abtreiben. Wie stark ist denn dein Kind behindert? Welche Behinderung hat dein Kind? Also mein Kind hat, jetzt muss ich dazu sagen, das Blutergebnis, dieses 1% ist noch nicht effektiv da, aber zu 99% hat meine Tochter das Angelman-Syndrom. Das erklärst du uns jetzt, was das ist? Ja, das habe ich auch vorhin noch nie gehört. Und zwar ist es eine schwere geistige Behinderung mit fehlender Sprachentwicklung. Mhm. Die Ärzte sagen mir, das ist eine Laune der Natur gewesen. Mhm. Und zwar ist das 15. Chromosom mütterlicherseits nicht ganz ausgeprägt. Also eine schwere geistige Behinderung. Wie alt ist dein Kind? Meine Tochter ist im Februar 2 geworden. Ja, merkt man das jetzt auch schon? Ich muss dazu sagen, meine Tochter ist nicht schwer geistig behindert. Sie ist, ich muss immer sagen, sehr, sehr schlau und sehr clever. Sie ist so klug immer. Ich bin dann immer sehr stolz, wenn sie mich verstanden hat, weil sie eigentlich alles versteht. Mhm. Also man darf sich sie jetzt nicht vorstellen, dass sie nur in der Ecke sitzt und nur den Tag... Also als Mutter sieht man so eine Behinderung natürlich auch immer anders. Immer. Wenn jetzt ein Fremder zu euch nach Hause kommt... Würde man es bemerken. Würde man es bemerken, weil sie anders reagiert. Weil meine Tochter nicht laufen kann und sie krabbelt, also beziehungsweise die Ärzte sprechen von Häschensprünge, sie zieht ihre Beine nur so nach sich. Mhm. Wie so ein Behinderter, sag ich mal, der so im Rollstuhl saß und der von seinem Rollstuhl irgendwie auf dem Boden liegt und da nur seine Beine hinter sich herschleift. Hat sie denn eine Chance, irgendwann laufen zu können? Also 80% der Kinder werden laufen lernen, 20% nicht. Und die Ärzte sagen, also sie wird laufen. Denn wenn ich sie an die Hand nehme, sie hat zumal jetzt auch noch kein Gleichgewicht. Also wenn ich sie loslassen würde, würde sie sofort umfallen. Mhm. Sie will auch laufen. Die Behinderung ist irreparabel. Das irreparabel, heißt, ja. Ist welche Leben? Medizin noch nicht. Ja, welche Lebenserwartung hat sie? Kann man das sagen? Die Ärzte sagen eigentlich eine normale Lebenserwartung. Eine ganz normale. Ja. Wusstest du das während der Schwangerschaft? Nein, gar nicht. Ich habe ein gesundes, prächtiges Kind zur Welt gebracht. Mhm. Nach 14 Stunden Wehen per Kaiserschnitt waren mir dann aber auch egal. Mhm. Und ihre Werte waren optimal. Sie war ganz normal groß und schwer. Und wie ist es dann überhaupt denn rausgekommen? Ja, meine Tochter war immer sehr langsam in all ihren Sachen. Und ich habe immer gesagt, sie kann irgendwie was nicht, habe ich immer so gesagt. Und man darf ja nicht vergleichen, aber jede Mutter vergleicht ein bisschen. Klar, ja. Und dann habe ich immer so mich bei Freundinnen und bei meiner Freundin ein bisschen umgeschaut, die auch dann 4 Monate vor mir ein Kind bekommen hatte. Mhm. Und da war alles schon viel weiterentwickelt und anders. Da war alles schon viel weiterentwickelt. Und ich habe immer nachgehakt und nachgehakt. Und als sie ein Jahr war, wurde damals, musste man zu so einer U, zu einer Untersuchung beim Kinderarzt. Mhm. Und dann hat man mich gefragt, kann sie dieses, kann sie jenes? Mhm. Und da habe ich ihn nur mit großen Augen angeguckt, weil meine Tochter da gerade mal 10 Sekunden sitzen konnte. Mhm. Mehr auch nicht. Sonst lag sie wie eine Schildkröte immer auf dem Rücken und war nur sehr quengelhaft. Und gut, es war das erste Kind. Dann aufgrund dieser Untersuchung hat man gar nicht. Da hieß es erstmal, sie hat Wahrnehmungsstörungen, ist in Entwicklung zurück, hat motorische Störungen, die Grob- und Feinmotorik wäre gestört. Ja, müsste man halt mal abwarten. Und man hat mich dann aber zu der Neurologin geschickt, hier in Düsseldorf. Ja. Und da wurde eine Kernspintomographie gemacht, weil ich doch wissen wollte, ob nicht was im Gehirn irgendwie kaputt ist, sage ich mal. Es wurde ein EEG gemacht, also die Gehirnströme wurden gemessen. Es war alles in Ordnung. Bei der Kernspin sagte man mir nur, ihre Gehirnscheiben sind verkleinert. Das sagt aus, dass sie vielleicht ein halbes Jahr zurück wäre in ihrer Entwicklung. Was wurde denn dann untersucht oder welche Untersuchung hat es denn dann letztendlich ans Licht gebracht? Letztendlich hat es ans Licht gebracht, dass ich dann zu meinem Kinderarzt dann gegangen bin. Da war sie dann mittlerweile knapp 2 und ich habe mich einfach nicht mehr trösten lassen mit Wahrnehmungsstörungen und, weil ich habe auch Ergotherapie, Krankengymnastik und Frühförderung. Was hat der Arzt denn gemacht dann? Und dann hat er gesagt, ich schicke sie mal nach Essen, zur Universität Essen. Da gibt es einen Professor, der kann ihm ein bisschen weiterhelfen, weil ich einfach bedacht war, dass meine Tochter laufen lernen wird. Ich wollte sie einfach damit fördern, damit ich nicht irgendwie was verschleppe. Und ja, dann war ich in Essen und ich kam dann da an und dann sagte eine andere Ärztin, jetzt wollen wir mal ihr Gesamtbild ihrer Tochter untersuchen. Und ich habe schon abgewunken und meinte so, ja, kenne ich, Wahrnehmungsstörung und, und. Und da sagte sie so, nee, also ich glaube aber nicht, da steckt noch mehr dahinter. Was haben die denn dann gemacht? Und sie haben eigentlich meine Tochter nur untersucht und haben also lediglich Blut abgenommen. Und der Professor meinte also, dass meine Tochter zu 99% an diesem Angelman-Syndrom. Also das konnte man im Blut sehen? Das konnte man meiner Tochter schon wohl ansehen. Mhm. Also die Aber die Blutuntersuchung hat das letztendlich unterstützt. Auf dieses 1% warte ich noch vergeblich. Und das ist jetzt schon 11 oder schon fast 3 Monate her. Mhm. Und also letztendlich ist es eine Diagnose nur durchs Anschauen, oder wie? Durchs Anschauen, ja, weil dieser Professor wohl mehrere AS-Kinder hat. Mhm. Und warum dauert das so lange? Ich weiß es nicht. Das heißt ja, dass du diese Diagnose noch gar nicht lange weißt. Nein, seit circa 3 Monaten weiß ich das erst. Mhm. Und hast du gerade das Gespräch so eingeleitet, wie Leute darüber reden, wenn sie schwanger sind und man weiß, es wird ein ein behindertes Kind geboren, wie man damit umgeht. Mhm. Dann ist das für eine sehr schwierige Frage wahrscheinlich zu beantworten, wenn ich dich jetzt frage, hättest du es gewusst, wie hättest du reagiert? Ja, das ist super, super schwierig. Mhm. Eigentlich kannst du es gar nicht beantworten. Du hast jetzt eine Beziehung schon im Kind. Ja, zum auf Kind. Jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Meine Tochter ist mein Sonnenschein. Mhm. Sie gibt mir so viel zurück, mhm. Auch wenn die Tage manchmal anstrengend sind mit mhm. ihr. Bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend, mhm. ja, mhm. geworden ja. dadurch. Ein bisschen dadurch schon. Warum? Weil mein getrennt lebender Ehemann damit nicht klarkam, möchte ich mal so sagen. Mhm. Ehrlich, das war der Trennungsgrund? Unter anderem auch, ja. Mhm. Ja, ich habe von ihm so keinen Halt bekommen. Ne? Mhm. Man könnte, also die Frage kann man eigentlich keiner Mutter stellen, die bereits ein behindertes Kind hat. Ich glaube, das kann man nicht, weil die emotionale Verbindung zu stark ist. Was ich dich aber fragen kann, ist, wenn du jetzt nochmal schwanger würdest und du würdest vorher informiert, dass eine schwere Behinderung vorliegen wird. Also ich möchte dazu, ja, ich könnte dann glaube ich sagen, ohne dass es vielleicht super egoistisch ist, aber das Leben mit meiner Tochter ist schon sehr schwer genug, mhm. auch von der Gesellschaft her. Man mhm. muss um alles kämpfen mhm. und also ich möchte schon meinen, dass ich dann wahrscheinlich sagen würde, dass ich es nicht haben möchte. Mhm. Wobei natürlich da auch wieder zu unterscheiden genau ist, welcher Grad der Behinderung würde vorliegen. Es gibt sicher Behinderungen, die so schlimm sind, wo ich es auch legitim finde, wenn man das macht. Das ist es, ja. Aber wer entscheidet das? Ne? Das ist ja immer so ein Abwägen auch, eine ganz große ethische Frage, eine ganz problematische Frage ist das. Ja, ja. Und das ist heute so schwierig und hätte ich das vorher gewusst, ich weiß nicht, keine Ahnung, weil man eine schwere geistige Behinderung, also da, so sagt es dieses Syndrom aus und wie gesagt, meine mhm. Tochter kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt wartest du noch auf das Ergebnis, was ich sehr seltsam finde, dass das so lange dauert. Ja, ja. Aber zu 99% hat dieser Fach... Ja, sie hat einfach typische Merkmale. Mhm. Also so eine große Hoffnung hast du nicht, dass da vielleicht doch das doch anders ausfallen könnte? Ich sag mal so, vielleicht hat sie das nicht so stark. Mhm. Ne? Es gibt mhm. ja eine leichte Behinderung, mhm. es gibt leichte Fälle von AS-Kindern mhm. und auch schwere. Ich wünsche dir dieses kleine eine Mini-Prozent, Gabi, ja. dass es vielleicht ein bisschen weniger ist. Und vielleicht nimmt die Medizin auch, ich habe da immer große Hoffnungen, die Medizin hat einen so rasanten Fortschritt im Moment, dass vielleicht wirklich in 10 Jahren die schwerste Krankheiten, wo man heute noch sagt, da kann man nichts machen, vielleicht doch behandelt werden können. Dass den Menschen doch noch ein bisschen geholfen werden kann, zumindest dass die Lebensqualität gesteigert wird. Hoffen wir das mal gemeinsam, auch für deine Tochter. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich finde das ganz super auch von unserer Gesellschaft und von der Krankenkasse, die auch eigentlich sonst immer sehr mies sind, dass wir zum Beispiel die Ergotherapie und die Krankenmasse, also man wird uns doch Müttern sehr viel geboten, dass wir unsere Kinder fördern. Das ist auch super, super wichtig. Man darf also nicht verzweifeln und sein Kind nur anschauen und ja, du tust mir so leid, ich kann nichts für dich machen. Also bei aller Kritik, auch in Krankenkassen und Gesellschaft und so auch mal ein Lob, das ist auch sehr gut und auch sehr motivierend sicherlich. Auf jeden Fall, man sollte sich einfach nur erkundigen, was man mit seinem Kind machen kann und dann sollte man es auf jeden Fall fördern. Alles Gute, Gabi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter um 1.49 Uhr, so spät ist es nun auch schon, mit Axel. Und Axel ist 20 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend, Domian. Guten Morgen, hallo. Und zwar geht es darum, ich bin Zivi an der Körperbehindertenschule. Ja. Und bin da seit ungefähr 4, 5, 6 Monaten. Mhm. Und bin Pflege-Zivi. Mhm. Und mich beschäftigt doch seit... Ja, war nicht der Raum der Zeit. Also als ich angefangen habe, wie gesagt, es war früher eine reine Körperbehindertenschule und es sind auch Schwerbehinderte dort. Mhm. Und wie gesagt, ich bin in der Pflege und wie gesagt, am Anfang hast du klar eine gewisse Scheu Schwerbehinderten gegenüber, wenn du keine Ahnung von sowas hast, ne? Was? Du stehst auf der Straße irgendwo, oder was? Ich bin, ja, auf dem Balkon. Ich höre das Auto hupen. Ja, genau. Was heißt denn, du bist in der Pflege, was genau musst du da machen? Kinder wickeln, Toilettengänge, sowas. Mhm. Und wie alt sind die Leute, die da? Von 6 angefangen bis 18. Von 6 bis 18, genau. Mhm. Also gemixt. Jung, von den Kleinsten, die es überhaupt gibt eigentlich da, die in Sachen Schule, bis so welche, die dann auf so behinderten Werkstätten hinterkommen. Mhm. Jungs und Mädels. Genau, Jungs und Mädels. Ja. Und wie gesagt, mein Aufgabenbereich ist Wickeln und Toilettengänge, aber nur in Sachen Jung, weil Mädels dürfen wir gar nicht. Mhm. Wir sind insgesamt 5 Zivis. Mhm. Und Ja, also ich habe, ja, wie soll ich sagen, hört sich komisch an. Also wie gesagt, ich habe schon eigentlich ein Problem damit und mache mir schon Gedanken, weil ich mich den Jungs beim Wickeln bei den Toilettengängen irgendwie schon hingezogen fühle. Hingezogen fühlst? Ja, irgendwie, ja, ich weiß nicht. Halt! Bitte? Moment mal. Heißt hingezogen, sexuell hingezogen fühlst? Ja, ich weiß nicht, ist schwer zu beschreiben. Also ich sag mal, ich habe eine Freundin seit 4-5 Jahren. Mhm. Ich empfinde in Sachen Sexualität überhaupt nichts für Männer und für Kinder auch nicht. Ich habe im Verwandten, im Bekanntenkreis alles Mögliche an kleinen Jungen, gar nichts. Nur, wie gesagt, seitdem ich da bin, irgendwie in Sachen mit dem Wickeln, mit den Toilettengängen, irgendwie ist das schon irgendwas. Was ist es? Beschreib das doch mal. Was zieht dich denn da an? Das ist schwer zu beschreiben. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie... Also erregt dich das sexuell? Irgendwie schon. Also es ist, ich weiß... Wie irgendwie? Ja oder nein? Erregt es dich oder erregt es dich also nicht? Also auf eine Art schon. Auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Wenn ich am Wickeln bin, wenn ich mit den Jungs auf Toilette bin, dass ich jetzt irgendwie denke, jetzt könntest du vielleicht, ja, nein, machst du sowas gar nicht. Also irgendwie, es ist schon irgendwas in mir, dass ich sage, ja, da weiß ich nicht. Also es hat auch irgendwie... Ja, du sagst jetzt immer zu irgendwie. Die erste Frage von mir gerade war, erregt es dich selbst körperlich, wenn du da einen nackten, jungen, behinderten Menschen vor dir liegen hast? Ja, also, was du gerade sagst, das nackten Behinderten, also das ist schon, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also irgendwie, es erregt mich schon. Jetzt hast du schon wieder irgendwie gesagt, erregt es dich oder erregt es dich nicht? Schon, ja. Ja, also du hast eine Erektion, während du das machst. Nein, ne? Das nicht, also das ist es nicht, dass ich da, ne, aber es ist schon irgendwas in mir, dass ich denke, ja, Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Nee, was ist denn da, was erahnst du denn für eine Fantasie? Würdest du gerne eine sexuelle Handlung, jetzt mal in der schlimmsten Fantasie? So krass ist es bis jetzt zum Glück, toi toi toi, wirklich noch nicht. Dass ich jetzt denke, ja, da liegt ein Junge vor mir, der ist nackt, jetzt könnte es so und so. Das auf keinen Fall. Mhm. Aber es ist irgendwie schon vor mir, also es ist auch nicht so, zum Beispiel dadurch, dass sie behindert sind, dass ich jetzt denke, jo, der ist hilflos, der ist nackt, der kann zum Beispiel, wir haben welche, die nicht sprechen können oder was, dass ich jetzt denke, jo, jetzt könnte es. Die sind, nochmal, ab Alter 6 Jahre, hast du gesagt, ab ne? 6 Jahre, ja. Also ich sag mal, mit denen, wo ich wirklich viel mit zu tun habe, die sind so 10, 11. Wir haben auf der Schule halt mehrere und das Alter fängt ab 6 an bis 18. Mhm. Hat das diese latente, ich sage jetzt mal latente Erregung oder der latente sexuelle Reiz, der davon ausgeht, hat das doch schon auch mit der Behinderung zu tun? Würde ich sagen nicht. Wäre das genauso, wenn das jetzt ein nicht behinderter Junge wäre, den du, weiß ich, ja, wenn der da nackt vor dir liegen würde? Ja. Denke ich schon. Also wie gesagt, es ist nicht so, was ich eben auch schon sagte, dass ich denke, jo, der ist hilflos, der könnte jetzt nicht schreien oder was sagen oder oder sofort zum Lehrer rennen oder was und sagen, hör zu, so und so. Mhm. Das ist es auf keinen Fall. Aber irgendwie diese Nacktheit, dieses... Sind das Fantasien, die dich zu Hause, wenn du alleine bist, auch beschäftigen? Natürlich schon. Also brichst du in... Ich frage dich jetzt ganz, ganz gezielt und auch ganz indiskret. Mhm. Aber das muss jetzt auch sein, wenn wir uns da schon über unterhalten. Ja, klar. Brichst du in den Fantasien schon mal doch ein Tabu und gehst weiter, stellst dir Sachen vor, die du vielleicht machen würdest wollen, wenn es dann... Also am Anfang war es vielleicht so, also wie gesagt, ich versuche es zu verdrängen. Also ich sag mal, weil ich auch, ich wohne mit meiner Freundin zusammen und mit der will ich auch nicht reden darüber, weil ich schon irgendwie eine Scheu habe, weil ich dann irgendwie mache ich mir schon Gedanken, nee, pass auf, das kann nicht normal sein, das kann es nicht sein. Mhm. Also ich versuche es einfach zu verdrängen und wie gesagt, so dass es jetzt ganz krass ist, dass ich auch, selbst wenn ich für mich alleine bin oder nachts oder abends, was weiß ich. Also ich frage es mal noch konkreter, onanierst du auch sowas? Das noch nicht, nee. Das noch nicht, nein, sagst du? Also da bin ich auch froh, dass es bis jetzt noch nicht so ist. Mhm. Und ich sag mal, ich habe auch bis jetzt noch nicht so den Drang danach, dass ich sage, könntest du machen, ja. Aber du sagst immer, bis jetzt, daraus folge ich, dass das zunimmt, das Interesse. Irgendwie schon. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 5, 6 Monaten da und irgendwie es steigert sich schon. Und nur, wie gesagt, ich verdränge es und versuche zu verdrängen. Und dadurch, dass ich aber irgendwie mich nicht traue und da mit keinem reden drüber kann. Du hast mit niemandem bisher darüber gesprochen? Nee. Also mit Zivilkollegen von uns. Nee, ist klar. Ja. Also Axel, ich finde das sehr bedenklich, was du da erzählst. Und ich glaube, du selbst findest das ja auch bedenklich. Sonst hättest du es nicht so hier auch erzählt. Also ich habe mir auch schon gedacht, weiß nicht, ob ich mal zum Psychiater gehen sollte, also ich würde jetzt sprechen sollte. Ja, gut, das ist sicher auch ein ich würde an deiner Stelle jetzt auf jeden Fall mal ganz schnell versuchen, das geht ja, die Zivilienstelle zu wechseln. Ja. Ganz schnell. Damit da nicht irgendwas passiert. Ja, klar. Ne, damit nicht irgendwas wirklich Übles passiert und du der Versuchung gar nicht ausgesetzt bist. Ja. Dann würde ich mich an der Stelle erstmal ein bisschen weiter beobachten, ob da irgendwas aufgebrochen ist und du jetzt doch vielleicht auf der Straße nach kleinen Jungs guckst. Weit ist es auf keinen Fall. Nein, es ist noch nicht so weit. Ich will dir auch nichts einreden, aber immerhin finde ich schon, was du da erzählt hast, ist das schon ein Warnsignal. Ja. Und dann würde ich den Schritt schon auch unternehmen, zu einem Therapeuten, einem Psychiater, einem Sexualtherapeuten mal zu gehen. Aber ich finde, das allererste ist, geh aus dieser Zivilstelle raus, mach irgendwas anderes. Das ist ja möglich, das kann man ja arrangieren. Ja, klar. Ja, aber ich sag mal, wenn ich so weit gehen würde, wenn ich jetzt meiner Achtung selbst merken würde, nee, jetzt geht's nicht mehr und mich um eine andere Stelle kümmern, mit was für Gründen, deiner Meinung nach, könnte ich das denn machen, dass ich sage, hören Sie zu, pass auf, es geht nicht mehr? Sag irgendwas, dass dir das zu nahe geht und die Arbeit jetzt zu sehr belastet. Irgendwas kannst du ja als Grund vorlegen. Mach es zum Schutz der dir anvertrauten Menschen und mach es auch zu deinem eigenen Schutz. Ja, klar. Weißt du, ich denke schon, dass da irgendwas muss passieren, weil erstmal kann und will ich nicht so du hast weitermachen. Also die Arbeit macht mir echt viel Spaß. Mhm. Nur da ist irgendwas, ne? Mhm. Du hast früher noch nie irgendwann so einen leichten Reiz vernommen oder gespürt. Gar nicht. Überhaupt nicht, null. Also wie gesagt, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis viele kleine Kinder und gar nichts. Mhm. Gar nichts. Mhm. Ich verstehe es wirklich nicht. Du bist ja auch durch deine Arbeit sehr, sehr krass eben auch konfrontiert, dann auch mit Sexualität, indem du halt die Kinder halt auch dann säubern musst und anziehen musst und so etwas alles. Ja, klar. Mhm. Als du das zum allerersten Mal bemerkt hast, ist dir da nicht ein Schauder über den Rücken gelaufen? Sicher. Mhm. Also ich weiß auch nicht, weil, wie gesagt, ich kannte es nicht von mir und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Mhm. Wie gesagt, ich war vor den Kopf gestoßen und dachte, nee, das kann es nicht sein und habe es immer wieder verdrängt. Nur irgendwie kam es dann doch schon immer weiter, weil ich jeden Tag mit zig Kindern zu tun hatte. Mm-hmm. Was meinst du, was würde deine Freundin sagen, wenn du es ihr erzählen würdest? Frag mich nicht. Also ich hoffe, mal nicht, dass es durch diese Art erfährt und irgendwann, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, ihr es knallhart mal zu sagen oder was heißt knallhart, aber so sie darauf hinzuweisen und hier und da, ich weiß es nicht. Mm. Ich finde ja eigentlich, dass sie, wenn, wie lange seid ihr miteinander befreundet? 4-5 Jahre. So lange schon? Ja, klar. Mhm. Dass man da auch zueinander stehen sollte. Eigentlich schon, auf jeden Fall. Du bist ja nun wirklich. Ja, du bist ja nun auch. Über alles, nur das ist irgendwie schon eine Hemmschwelle. Ist mir klar. Wo ich sage, na. Aber es zeichnet dich ja nur aus, dass du da sehr selbstkritisch mit umgehst und jetzt direkt in den Anfängen das schon thematisierst und das problematisierst auch. Ja, klar. Also ich würde so schnell wie möglich aus der Zivilstelle raus und du kannst das ja selbst organisieren, einen Wechsel. Bemühe dich ganz schnell um irgendwas anderes und hab ein scharfes Auge auf dich selbst. Ja, klar. Möchtest du mal mit der Psychologin vielleicht ein paar Worte reden? Also ich hoffe erstmal, dass ich versuche erstmal mit mir so selbst klar zu kommen. Also wenn, könnte ich nochmal anrufen. Ja, natürlich, gerne, auf jeden Fall. Gut, Axel, alles Gute. Ich danke dir schon mal. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns hier, von Domian, von 1 Live, vom WDR, Fernsehen und vom Radio. Ich bedanke mich bei Gerhard Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, Annette Bastian, Jan Hölz, Dirk Winhüsen, Henning Kaiser, Peter Ofsianowski und Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Montag auf Dienstag ungewöhnliche Essgewohnheiten und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Safer Sex Spaß. Ich wünsche euch ein sehr spaßiges, schönes Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir auch wieder da mit einer ganz offenen Show. Macht's gut. Ciao, ciao.